Zum Schluss unserer Sendung Energie des Klangs, Raga Chikitsa. In der Zusammenfassung möchte ich festhalten, Heilung durch Klang ist heute wissenschaftlich so weit bewiesen, dass wir auf die Klangwirkung vertrauen können. Ragas der indischen Klassik bieten uns in ihrer musiktherapeutischen Wirkung ein über Jahrhunderte ausgereiftes Musiksystem, das uns darin verlässlich unterstützen kann, unsere Gesundheit zu verbessern, in allen Altersgruppen unsere geistigen Fähigkeiten zu fördern und Energiepotenziale in uns freizusetzen. Musiktherapie findet zunehmende Anerkennung in der medizinischen Behandlung. Die Forschungen im Bereich der Neurowissenschaften helfen uns, die Techniken antiker Traditionen in unsere Moderne zu transformieren. Eine Vielzahl von Faktoren spielen zusammen, damit Musik therapeutisch und erfolgreich wirken kann in ihrer Interaktion zwischen dem menschlichen Körper und Geist, zwischen Musizierenden und Zuhörer. Es bedarf immer einer individuellen Abstimmung auf den Einzelfall und der Schulung des Hörens. Gemäß dem indischen Verständnis darf man auch als Neuling darauf vertrauen, dass das eigene innere System, dass die Energiepotenziale immer vorhanden sind. Der Geist verhilft dazu, dies sichtbar zu machen. Ist aber der Geist unklar, bleibt für die Heilung das Hören mit dem Herzen. Das wiederum setzt ein Urvertrauen voraus, dass das Göttliche in uns unbeschädigt existiert, um es in den Worten der Vedanta, der indischen Philosophie, auszudrücken. Auch Schlafstörungen lassen sich mit der Unterstützung von Ragas beheben. Werden über längeren Zeitraum Schlafmittel eingenommen, besonders in synthetischer Form, führen diese zur Abhängigkeit. Die Nebenwirkungen der Hypnotika sind nicht unproblematisch. Dergleichen Risiken werden mit dem Hören von Ragas vermieden. Der Raga Bageshwari behebt Schlafstörungen. Er wird zur Nachtzeit gespielt. Bageshwari strahlt Glückseligkeit und eine romantische Stimmung aus. Dieser majestätische Raga findet sich in allen Gesangsformen der indischen Klassik wieder und auch in der leichten indischen Klassik. Hariprasad Chaurasia, der große Meister der indischen Bambusflöte, spielt uns nun Raga Bageshwari. Mm-hmm.